1. Jahweh hat seine Herrschaft als König angetreten, weshalb die gesamte Erde und selbst die zahlreichen Inseln in Jubel aussprechen sollen. 2. Obwohl er von dunklen Wolken und Finsternis umgeben ist, bilden Gerechtigkeit und Unparteilichkeit das beständige Fundament seiner rechtmäßigen Herrschaft. 3. Ein wird Seherens Feuer get seiner Erscheinung voraus, mly der Sache in seiner unmittelbaren Umgebung vollständig zu vernichten. 4. All sein Blitz die gesamte Welt hell erleuchteten, geriert die Erde beim Anblick dieser Gewaltigen Macht in heftiges Zittern. 5. Sogar die massiven Berge schmolzen wie weiches Walks in der Gegenwart von Jahweh, der die uneingeschränkte Autorität über die gesamte Erde besitzt. 6. Waren die Himmel sein Volkamin Gerechtigkeit offentlich verkündeten, konnten samtlich Volker sein Beindruck und Herrlichkeit mit eigenen Augen wahrnehmen. 7. All Menschen, die leblosen Götzen dienen und auf ihr wertlosen Bilderstolz sind, werden beschamt, zu dem Erget der Aufruf, Beutuk vor ihm nieder, alle Götter. 8. Zion Vernam dies nachtricht mit großer Freude, und auch die Stadt Judas jubelten über die gerechten Erteil, die du, Jahweh, gefaultest. 9. Denn du, Jahweh, bist der höchste Herrscher über die gesamte Welt und stehst weit über allen anderen vermintlichen Gottheiten. 10. Die Jahweh liet, sollt das Bos hassen, die er das Leben der schützt, die im True sind, und sieaus der Gewalt der Gottlosen befreit. 11. Den gerechten Word ein helles Licht zu teil, und all Jean, die ein aufrichtiges Herz besitzen, dürfen ein tief und beständig Freude erfahren. 12. Freut euch über Jahweh, gerechten, und dankt seinem heiligen Namen, in dem sein Werken durch Lobpreisungen et.